Und Suleiman machten wir, den Wind, dienstbar, dessen Morgenlauf einen Monat und dessen Abendlauf einen Monat beträgt. Und wir ließen die Quelle des geschmolzenen Kupfers für ihn fließen. Und unter den Ginn gab es manche, die mit der Erlaubnis seines Herrn vor ihm tätig waren. Wer von ihnen von unserem Befehl abweicht, den lassen wir von der Strafe der Feuerglut kosten.